Рулит лица, лица, рулит лица, лица, лица, лица, рулит лица, лица, рулит лица, лица, рулит лица, лица. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Glitter in Ferrari, Portofino, das ist Glitter. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Glitter in Ferrari, Portofino, das ist Glitter. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Hol mir Capri Sonne, bra, ich find Safari lecker. Ich will ficken, was für Katja, hol mir Kylie Jenner. Hol mir Kylie Jenner. Ich und der Richter finden keinen Nenner. Jeder Schuss ein Treffer, ich mach Bella, ich mach Bretter. Ghetto Rap, Masari, Kapital ist Kaffa. Du gibst dir Schlager, ich geb mir Derby Stada. Bitches haben Cash im Kopf und Kokain im Tanga. Ich bin so ein richtig Kranker, ich misch Codein mit Fanta. Du hast recht, meine Welt ist ziemlich kalt. Ziemlich viele Drogen, bra, ziemlich viel Gewalt. Ziemlich viel, bra. Dir steht die Scheiße bis zum Hals. Ich halt dich fest, wenn du mich brauchst. Doch lass dich los, wenn du nicht zahlst. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Glitter in Ferrari, Portofino, das ist Glitter. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Glitter in Ferrari, Portofino, das ist Glitter. Rolling glitter, glitter, rolling glitter, glitter. Rolling. Dejas, Glitzer, Loco, Member. Bin auf Licker, Bretter, Fool, werd mich nie verändern. Halbe Mio, Menja, mach die Taui schneller. Kommentare, Hater, Kapi, Lucio, Zicho, Gänger. Loco, Squad, Gang, Gang, 12-8, 12, Mati, Mati. Lucio, Kapi, Haze, Stoff, Straßen, Vitamin. Wir schießen alle scharf, alle Rapper, ja, sie fliehen. Hol mir eine Stempel, Kapi, Abi, lässt sie ziehen. Glitzer, Glitzer, deutsche Rapper, Kinder. Fool, werd behindert. Glitzer, Nero, Rolli, Dejas, Glitzer, Gold, Ring, Glitzer, Goldketten, Glitzer. Fick auf diese Welt, es geht nur um Umsatz. Lila ne Batzen in meinem Drogenumschlag. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Glitter in Ferrari, Portofino, das ist Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Ja, streft, Jungs, alle wollen buntes Papier. Flexen Hasi am Treppenhaus. Push, push, bis zu Cartier. Mach auch auf E-Bikes in Collane, Fairboy in Stone Island oder die Brillen von Louis. Taxi bei Diesel als Deckung für Miese, denn nachts allen Junkies für immer der Profi. Abgepackt in Tütchen, Stoff in ihren Hirschen, trotzdem hinter Türchen, denn die Amjas sind geschmiert wie Brötchen. Bruder böse, hier sieht man nur schwarze Finger von dem Nougat bröseln, aber am Rolli trotzdem Hunger löhnen. Rolli, Rolli. Die Luft schmeckt nach Honig, sind die Taschen voll. Jeder ist dein Bruder, aber merkt es erst nach Erfolg, doch dafür habe ich keine Zeit mehr. Rolli, Rolli, Glitzer, Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Glitter in Ferrari, Portofino, das ist Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer, Rolli, Glitzer, Glitzer.